from downtown. What are we talking about? Practice? We're talking about practice, man. You mean play basketball? We're talking about practice, man. Herzlich willkommen zu From Downtown, eurem NBA und Basketball-Podcast, Folge 75 mit der letzten Preview, bevor die Saison 16-17 am Dienstag startet, und zwar mit der Northwest Division. Wir sind noch ein bisschen durch den Wind, weil wir gerade mit ein paar von euch, die jetzt zuhören, bestimmt unsere Draft-Lottery gemacht haben für unsere Fantasy-Liga, aber dazu später vielleicht noch ein Satz, wie immer präsentiert von der Basket, Deutschlands größtem Basketball-Magazin. Ziehen. Checkt die aus unter basket.de und auf Facebook. Ja, wir waren aufgeregt wie ein Kind vor dem ersten Schultag. Ja. Wir sind mit einer Wundertüte in den Draft gekommen und prompt gingen natürlich alle möglichen Fauxpas los. Leuten sind die Laptops runtergefahren und es wurde geschimpft und geflucht und der gute Smacktalk gemacht. Also ich denke, viele von euch werden auch irgendwie Fantasy spielen oder zumindest jetzt zu Beginn der Saison ein bisschen Smacktalk reden mit den Buddies, und ich glaube, das ist auch was, was dann irgendwie den Saisonstart ausmacht, dass man echt in freudiger Erwartung ist. Preseason kann endlich aufhören und die richtigen Spiele gehen los. Ja, ich bin die Preseason auch echt leid. Also so schön es auch ist, wieder ein bisschen NBA-Basketball mitzukriegen nach dem langen Sommer, das, was dann da im vierten Viertel und im dritten Viertel schon immer gespielt wird, das ist echt nur schwer zu ertragen. Das sind die Leute, die wir gerade so an 11 und 12 gepickt haben. Ja, gibt es noch ein paar News, die wir vorher klären sollten, bevor wir in die Preview reingehen? Zu Derrick Rose gab es diese Woche jetzt die Nachricht, dass der Trial, also das Gerichtsverfahren, eingestellt worden ist, beziehungsweise dass er freigesprochen worden ist. Insofern steht einem fulminanten Start bei den New York Knicks hoffentlich nichts mehr im Wege. Bewerten möchte ich das an dieser Stelle mal nicht, was da so alles rausgekommen ist. Ich hoffe, dass es jetzt wirklich nur noch in Zukunft um die Sachen geht, die er auf den Platz bringt. Ja, eine weitere Verletzung. Gordon Hayward hat sich verletzt. Das werden wir sicherlich nochmal besprechen, wenn wir jetzt über Utah und den Ausblick von Utah sprechen. So ein bisschen als Dark Horse Kandidat vielleicht auf jeden Fall möglich, einen hohen Playoff-Platz zu bekommen. Aber wie gesagt, dazu dann später mehr. Verletzungen sind natürlich etwas, was jetzt gerade zu Beginn der Saison natürlich umso schlechter irgendwie ankommen bei den Fans natürlich. Es wurde noch kein Spiel gespielt und man muss jetzt schon auf eine Reihe von Spielern verzichten. Ben Simmons und Konsorten, auf die man sich gefreut hat. Aber so ist das nun mal. Ja, dann lass uns doch direkt reinspringen in die Division. Wir haben es in den letzten Folgen auch immer schon so gemacht, dass wir mit dem besten Team der jeweiligen Division gestartet sind, und das wären jetzt die Oklahoma City Thunder. Direkt mit der ersten Frage, ob das denn in diesem Jahr wieder so sein kann oder ob der Aderlass vor allem durch die Person Kevin Durant dann doch zu groß geworden ist. Sehr interessante Frage, weil man natürlich längst nicht mehr so dominant sein wird wie in den vergangenen Saisons, wenn du deinen besten Spieler oder vermeintlich da auf jeden Fall Top 10, Top 5 Spieler der Liga abgibst, dann wirst du natürlich schlechter. Zeitgleich ist es nicht so der Klassiker eines Teams, das irgendwie den großen Fisch in der Free Agency verliert und dann direkt in ein Rebuild geht. Mhm. OKC ist nach wie vor sehr, sehr gut aufgestellt, haben sehr, sehr gute Rollenspieler. Man hat wohl gesehen, dass jetzt so eine Sense of Urgency da gibt mit dem Trade von Serge Ibaka, dass man direkt versucht hat, ein bisschen mehr Scoring Power in den Kader zu schaffen mit Oladipo. Und ich bin gespannt. Ich würde jetzt mal so als Sneak Peek sagen, es wird natürlich nicht derselbe Rekord nachher rausspringen, aber es wird trotzdem noch ein Playoff-Team sein. Ja, ich glaube auch eine anständige Saison wird es trotzdem werden. Ja, du hast die beiden Namen gerade genannt, Ibaka und Durant, und auch den Oladipo, durch den sie vermeintlich kompensiert werden sollen. Als ich mir vorhin ein paar Statistiken angeguckt habe, fällt eigentlich sofort auf, dass, glaube ich, das Shooting ein großes Problem sein wird. Wir wissen, dass Russell Westbrook, auch wenn eine Schaum-vor-Mund-Pitbull-Saison wahrscheinlich bevorsteht, nicht der effizienteste ist, gerade wenn es ein bisschen weiter draußen, wenn es das Schießen ein bisschen weiter draußen angeht. Oladipo auch nicht. Durant hat letzte Saison ungefähr doppelt so viele Dreierversuche gehabt pro Spiel wie Oladipo. Wenn er jetzt dazu da ist, das Shooting auszugleichen und seine Quote von Oladipo jetzt schon bei 34% ist, dann wird die wahrscheinlich eher ein bisschen schlechter werden. Also ich glaube, dadurch machen sich die Oklahoma City Thunder ein Stück weit ausrechenbarer, natürlich, als sie, wenn ein Top-3-Spieler nicht mehr da ist, das letztes Jahr waren. Und auch Ibaka hat vor allem in der zweiten Saisonhälfte dann nach so ein paar Wehwehchen immer in der Ecke gestanden, den Dreier oder den weiten Zweier trifft er total sicher. Das geht jetzt vielleicht ein bisschen verloren. Da bin ich mal gespannt, wie sie so das Stretching dann im nächsten Jahr hinbekommen werden. Ja, man musste natürlich nicht nur Schüsse verteilen, sondern eben auch, wer den Ball in der Hand hat, wenn jetzt Westbrook mal eine Verschnaufpause bekommt. Und das war ganz klar der Grund, wieso sie dann eben Oladipo an Bord geholt haben. Man wird Enes Kanter wesentlich mehr spielen lassen, auch mal mit der ersten Garde, dann nicht nur mit der zweiten. Das heißt natürlich, dass die Defensive wiederum durchaus leiden wird dieses Jahr. Letztes Jahr waren sie Erster in den Total Rebounds und auch in der Rebound Efficiency. Das wird wahrscheinlich dieses Jahr nicht mehr so sein können, indem Durant ein sehr guter Rebounder und da halt nicht mehr im Team ist. Was das Shooting betrifft, hat man, glaube ich, schon noch ein paar Optionen, die jetzt nicht so hochkarätig sind, aber trotzdem durchaus ganz gut. Alex Abrines ist gekommen aus der ACB, aus Spanien. Cameron Payne, glaube ich, kann auch mit Russell Westbrook zusammen ein bisschen spielen, wenngleich er, glaube ich, jetzt auch noch die ersten, was ein, zwei Monate verletzt ist. Und Kyle Singer ist natürlich so ein bisschen der Laughingstock der NBA gewesen letztes Jahr, aber ich muss sagen, um ein bisschen Floor-Stretching zu geben, kann man ihn spielen lassen, wenn man denn eine Defensivpaarung findet, wo er versteckt werden kann. Wie siehst du denn den Ausblick, bevor wir gleich auch zu unseren Wetten kommen, wo wir vielleicht schon mal vorher sagen müssen, ja, wir sind euch noch einige schuldig aus dem letzten Mal und werden euch auch diesmal einige schuldig bleiben, weil eben viel los war und jetzt der Draft heute und. Die reichen wir selbstverständlich noch nach, aber letztes Jahr standen 55 Siege zu Buche. Du sagtest gerade, du glaubst dennoch, dass sie ein Playoff-Team werden. Was heißt das in Zahlen? Ich sag, sie werden 48 Siege holen. Ich habe 46. Also noch ein größerer Drop-off. Ich glaube einfach, dass Durant und auch Ibaka in der Defense unterm Korb, wenn man jetzt mal zum Beispiel, die du gerade angesprochen hattest, auch Enes Kanter, die defensiven Minuspunkte, die er hat, dann sieht. Ich glaube, das wiegt zu schwer. Ich gehe auf 46 und würde eigentlich eher sogar zum Under tendieren. Das wird dann vielleicht immer noch der, wenn man jetzt das letzte Jahr anguckt, so der sechste bis achte Platz. Aber höher, glaube ich, sind andere Teams stärker. Ja, das Offensivrating, vielleicht das dazu, wird vielleicht auch so unter Top 5 bleiben können, wenn man tatsächlich, weiß ich nicht, noch was von Coach Billy Donovan bekommt, ein bisschen mehr als im letzten Jahr, aber ich glaube, dass das Defensivrating unterdurchschnittlich sein wird, man wird unter den 15. Rang easily fallen. Ich habe eine Wette mitgebracht, die ich dir gerne anbieten möchte, und zwar, dass Russell Westbrook genauso viele oder mehr Triple-Doubles in dieser Saison auflegen wird, als Kevin Durant bei den Golden State Warriors Spiele über 31 Punkte. Ich glaube, dass Durant aufgrund von Klay Thompson und Steph Curry zwar immer noch in den höheren 20ern scoren wird, also plus 25, 26 Punkte, aber seine Spiele, wo er so richtige Breakout-Spiele hat, weil das Spiel sehr ausgeglichen ist, werden weniger werden und bei Westbrook wird es eine One-Man-Show. Hast du denn im Kopf, wie viel Triple-Doubles letztes Jahr? Ich meine, er hat ja am Ende dann nochmal so wahnsinnig zugelegt. Ich müsste das mal parallel googeln. Ich meine, es waren 13 oder 14 oder so. Okay, ja, ich hätte nämlich jetzt so das Over-Under für 30-Point-Games von KD auf 15 gesetzt. Also gute Wette. 2015 Triple-Double. Triple-Doubles. So. Da. Russell Westbrook hatte 18. Uff. Aber das ist ja okay, wenn du jetzt sogar vielleicht sagst, dieses Jahr wird es ein bisschen weniger. KD hat einige Spiele verpasst letztes Jahr, dann kannst du es sich trotzdem noch so um die 12 bis 15 einpendeln. Also nehme ich gerne an. Sehr schön. Ich gebe dir jetzt auch einfach mal eine. Ja. Meinst du, dass Kyle Singer viel spielen wird dieses Jahr? Nein. Okay, dann biete ich dir folgende Wette an. Kai Singler hat letzte Saison 30% nur getroffen von Downtown, hat sich aus der Rotation gespielt, hat demnach 30 Dreier gemacht im letzten Jahr. Meine Wette. Russell Westbrook averaged mehr Points, als dass Kai Singler in der gesamten Saison Dreier erzielt. Also Dreier made quasi. Yes. Deshalb frage ich dich, ob du denkst, er spielt viel. Ja, nee, ich glaube, der spielt wirklich nicht viel, aber nee. Kann ich mir nicht vorstellen. Also, ich glaube, warte mal, Russell wird scoren so 28. Genau. Du sagst, Singler trifft mehr Dreier als das. Weniger. Ach, weniger als das. Ja, das nehme ich an. Ich glaube, er trifft mehr. Okay. Ich glaube, er trifft mehr. Gut, kommen wir zum... Also, wir sind beide dafür überzeugt, dass sie dennoch in die Playoffs kommen. Dann wird Westbrook seine 7-Meilen-Stiefel anziehen müssen. Kommen wir... Ich kann mir vorstellen, da gehen unsere Meinungen ein bisschen auseinander. Zu den Portland Trail Blazers. Im letzten Jahr in der Northwest Division das zweitbeste Team mit 44 Siegen und 38 Niederlagen. So viel getan hat sich jetzt in diesem Jahr nicht, also zu der neuen Saison. Sie haben Evan Turner verpflichtet, sie haben CJ McCollum einen großen Vertrag gegeben. Haben jedem Spieler der Welt einen großen Vertrag. Alan Crabb, genau, auch einen großen Vertrag. Sie haben in Fort Knox eingebrochen, um alles Geld und alle Goldbarren rauszuholen, die es da gab. um all ihre Spieler zu bezahlen. Sie haben im Prinzip wirklich tatsächlich fast jedem Geld gegeben. Mo Harkless hat jede Menge Geld bekommen, Alan Crabb hat jede Menge Geld bekommen, Myers Leonard hat 4 Jahre 14 Millionen bekommen, was war noch? Festus Ezeli hat 2 Jahre 18 Millionen bekommen, da war dann nicht mehr so viel Geld in Fort Knox übrig. CJ McCollum hat jede Menge Geld bekommen, also das war schon krass, wie man da die Spieler verlängert hat, was aber durchaus Sinn gemacht hat, weil wenn du diese Spieler in Free Agency verlierst, dann kriegst du nichts in Return und jemand wie Alan Crabb, den kannst du auch dieses Jahr noch abgeben. Zumindest kannst du es versuchen bei dem Vertrag und dann kriegst du wenigstens im schlechtesten Fall was ein paar schlechte Picks und ein halbgares Talent zurück. Das ist mehr, als wenn du ihn jetzt verloren hättest. Ja. Ja, das stimmt natürlich. Außerdem sind die Trailblazers durch die Saison von vor 2 Jahren, die Free Agency, oder von letztem Jahr vielmehr natürlich irgendwie ein gebranntes Kind, also wo Robin Lopez, Wesley Matthews und LaMarcus Aldridge gleichzeitig abgehauen sind. Das hat man jetzt verhindert, hat die Jungs mit langfristigen Verträgen ausgestattet, die sind ja auch alle noch gar nicht so alt. Wie gesagt, an prominenten in Anführungsstrichen Zugängen gab es nur Evan Turner, der die Small-Forward-Position dann oder vielleicht sogar den sechsten Mann von der Bank mimen wird und Festus Ezeli, von dem ich überhaupt nicht überzeugt bin, dass er nochmal richtig auf die Füße kommt, weil das, was er dann letztes Jahr in den Finals schon gezeigt hat, das sah doch arg behäbig aus und man liest da jetzt auch, dass seine Knie eher schlecht als recht irgendwie am Start sind. Also weiß ich nicht, ob sie sich jetzt dadurch unbedingt viel besser gemacht haben, es sei denn, da können wir mal drüber sprechen, ob man glaubt, dass dieser Backcourt Damian Lillard und CJ McCollum noch weiteres Entwicklungspotenzial nach oben hat, was diese Saison schon greift. Ja, vom Scoring her gibt's glaube ich im Prinzip nur einen Backcourt, fast der dem Portland Backcourt das Wasser reichen kann. Das ist natürlich sind das die Warriors. Aber was die Defensive und auch die Vielfältigkeit betrifft, man hat nicht wirklich viel Three-Point-Shooting. Wenn man jetzt sich Turner anschaut, Aminu hat das letzte Saison sehr gut gemacht. Ich wäre überrascht, ehrlich gesagt, wenn das nochmal ein Jahr gut machen kann. Sonst hast du keinen, der so als Stretch Forward gilt. Außer Myers Leonard, der auf der Center-Position ein bisschen spielen muss, aber da auch um Minuten kämpft mit Mason Plumlee und Ezeli. Sieht nicht ganz so rund aus. Ich bin ein großer Fan von Terry Stotts, dem Coach, das muss man da sagen. Ich glaube, das ist durchaus ein Top-10-Coach in der Liga. Und ja, sonst ist es aber eher Stagnation. Ja, ich glaube halt, dass die Spielzeit auf der 2 und der 3, dass das ein bisschen Knast geben könnte. Also Turner, Crabb, McCollum, Harkless, wie du gerade gesagt hast, alle mit großen Verträgen ausgestattet. Die werden sich jetzt alle nicht mit 15 bis 20 Minuten zufrieden geben. Und diese Position ist halt super stacked. Dann auf der 1 ist im Grunde, was das so Ballhandling angeht, hinter Damian Lillard nur noch Shabazz Napier. Sonst hat man da nicht groß Tiefe irgendwie sich dazugeholt. Dann auf der 5, ja, Mason Plumlee, okay, dahinter ist Sealy und Leonard, Noah Vonleh, weiß ich nicht, ob aus dem nochmal was Richtiges wird, Ed Davis. Ich finde es ein bisschen schwierig. Also du hast gerade die Defense angesprochen. Sie haben halt diesen Platz 27, was die Verteidigung der Dreier angeht in der Liga. Das liegt natürlich auch mitunter an Damian Lillard. Committen viel zu viele Fouls, habe ich gesehen, sind es auf 26, was die Anzahl der Fouls und die Free-Throw-Attempts des Gegners angeht. Also sowohl draußen als auch drin in der Zone wird nicht gut verteidigt. Ich weiß nicht, ob das unbedingt besser wird. Also da sehe ich das echt ein bisschen kritisch in diesem Jahr. Ja, man sagt ja immer, wenn du in einer Kategorie sehr schlecht bist oder deutlich unter Mittelmaß, dann musst du in einer anderen Kategorie überdurchschnittlich sein, um in die Playoffs zu kommen, beziehungsweise nicht überdurchschnittlich, sondern Top 10. Letztes Jahr 6. im Offensive Rating, 20. im Defensive Rating. Ich könnte mir vorstellen, dass beides sogar ein bisschen zurückgeht. Ja. Ja. Also ja, man muss natürlich das unter Vorbehalt nennen, weil das ein recht junges Team ist. Und ich glaube, jeder oder ein Großteil der Spieler im Kader eher einen Schritt vorwärts macht als einen Schritt zurück, einfach aufgrund des Entwicklungspotenzials. Aber ich muss sagen, ich sehe nicht nur in der Division, sondern generell auch in der Conference einige Teams, die einen größeren Schritt nach vorne gemacht haben. Ja, das denke ich eben auch. Und zu einem, was ich auch vor Portland sehen würde in diesem Jahr, da kommen wir gleich auch noch. Trade-Kandidaten machen wir auch ab und zu immer in unseren Previews. Ja, für mich ist das eben einer dieser Zweier oder Dreier, den sie jetzt, wo sie echt tief besetzt sind auf der Position. Also kann mir vorstellen, dass entweder Turner, Crabb vielleicht noch so jung und mit mehr Upside dann vielleicht sogar im Paket mit Azili oder so gehen müsste. Meine Prediction, man muss ja auch irgendwie, ich meine, was die Zahlen angeht, sind wir da jetzt natürlich sowieso, haben wir das alles nicht bis aufs Kleinste ausgerechnet, aber irgendwo muss man ja mal ein paar Siege abziehen. Und das habe ich jetzt bei Portland gemacht. Letztes Jahr 44, ich gehe auf 41 in diesem Jahr. Wird also wahrscheinlich der 8. Platz, wenn es so bleibt wie im letzten Jahr, aber verdammt eng. Ich habe 42, 40. Einfach weil ich, wie gesagt, die anderen Teams teilweise ein bisschen besser sehe. Wenn ich es in richtiger Erinnerung habe, haben wir in anderen Divisions eher mehr Siege abgezogen, als dass wir dazu gegeben haben. Dieses Jahr sehe ich also in der Division einige Teams, die tatsächlich besser finishen noch. Kleiner Sneak Peek an die anderen drei, die jetzt noch kommen. So viel übrigens, sind das ja nicht. Weißt du was, Jalen Rose hat in seinem Podcast gesagt, die Dallas Mavericks gehören zu seinem Top 5 Contender-Kreis im Westen, die Golden State gefährlich werden könnten. Ja, wurde jetzt auch da, wo Jalen Rose lebt, mal Medical Marihuana also erlaubt. Das vielleicht dazu. Eine Wette habe ich auch für dich, und zwar, dass die Assist-Turnover-Ratio von Damian Lillard, ich muss es auch nachgucken, weißt du, wo er rankt in der Liga? Was die Effizienz angeht, kannst du es dir vorstellen? Oh, kann ich dir gerade nicht. Und Platz, nur unter Point Guards? Nee, unter allen Spielern in der Liga. Platz 39. Oh. Ich sage, er wird die Top 40 dieses Jahr nicht schaffen und seine Assist-Turnover-Ratio wird nicht besser sein als 2,1. Das heißt, er bleibt weiter hinter solchen Leuten wie Ty Lawson zum Beispiel oder Darren Collison. Weil er einfach viel zu viele Turnover committed für die, weil er ist ein Scoring Point Guard, deswegen so wird er sowieso in seltensten Fällen irgendwie Double Doubles mit Assists auflegen, aber es stehen halt immer noch knapp 4 Turnover pro Spiel zu buchen und ich glaube nicht, dass das unbedingt weniger wird. Das nehme ich nicht unbedingt an. Habe ich mir gedacht. Okay. Ich hatte eigentlich gehofft, dass du ein bisschen höher gehst. Ich hätte den nämlich sonst anbieten können. Ich sag sie trotzdem mal, dass wenn du jetzt gesagt hättest, du hättest Bock auf Portland, dann hätte ich dir nämlich angeboten, dass Portland mehr Siege einfährt, als die Nike-Aktie am Ende des Jahres wert ist. Nike ist nämlich aus Beaverton, Oregon, in der Nähe von Portland. Mhm. Die haben da ihren Hauptsitz und die Aktie liegt momentan Lass mich gerade mal nachgucken, bei 47,32 €. Und dann hätte ich dir angeboten, Wins over under Portland, mehr Siege als die Nike-Aktie. Nee. Es könnte natürlich sein, dass sie einbricht und auf 44 runtergeht. Nein? Ja, aber Portland bricht ja auch ein. Ja, eben. Ich hatte nicht damit gerechnet, dass du sie so schlecht siehst. Ja. Aber gut, das war meine Wette. Kommen wir zu unserem dritten Team. Das sind die Utah Jazz. So, 40 Siege im letzten Jahr. Bracket. Was war damit? Coming out Saison nix da. Ja. Das war ein bisschen schwieriges Futter, was man da gesehen hat. Oder wie soll man sagen? Eher so Rohkost. Die Rohkost im Essen. Offensiv 16. aus der Liga, in der Liga, defensiv zwar gut, aber jetzt auch nicht komplett dominant, so wie man sich das vielleicht vorher überlegt hatte mit dem Stifel Tower, Rudy Gobert. Was meinst du erstmal, kurzer Rückblick auf letztes Jahr, woran hat es gelegen, dass da der Durchbruch nicht kommen konnte? Also ich finde es ja bemerkenswert, dass Utah jetzt auch so ein Kritikerliebling ist, zu Recht, wie ich finde, mit einer guten Starting Five, trotz dessen, dass sie zweimal so in die Scheiße beim Draft gegriffen haben. Also mit Trey Burke und mit Dante Exum zweimal relativ hoch Leute gezogen haben, die überhaupt nicht gezündet haben. Dante Exum wird man sehen, ob er jetzt nach der schweren Verletzung im letzten Jahr da nochmal irgendwie das Gegenteil beweisen kann. Verletzungen waren aber generell im letzten Jahr schon so ein Thema. Also Derek Favors hat auch ab und zu gefehlt. Ich glaube, Rudy Gobert hat auch ein paar Spiele gefehlt. Alec Burke sowieso schon verletzt gewesen in der letzten Saison. Und jetzt direkt am Anfang der Saison wieder Gordon Hayward. Also so cool ich das Team auch finde, so anfällig sind die auch, weil ich finde, dann sind sie auch irgendwann nicht mehr so tief. Also die Starting Five, George Hill, Rodney Hood oder Alec Burks, wie auch immer, Gordon Hayward, Derek Favors, Rudy Gobert, finde ich super. Dahinter Exum, großes Fragezeichen. Joe Johnson, 9-to-5, Captain, großes Fragezeichen. Dann Trey Lyles, Boris Diaw auf der 4 und auf der 5 als Backup. Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ja, man geht auf jeden Fall ein bisschen all in jetzt. Also gut, nicht all in, aber man sagt auf jeden Fall gut, dieses Team, dieser Nukleus wird jetzt zeigen müssen, was es kann. Derek Favors wird, glaube ich, nochmal verlängern müssen demnächst. Mhm. George Hill aus dem Kopf jetzt einfach mal raus, könnte ich mir auch vorstellen, dass da maximal noch ein volles Jahr danach unter Vertrag ist. Das wird man dann sehen müssen, wie man weiter fortfährt. Und dieses Team muss auf jeden Fall jetzt zeigen, dass es nicht nur in die Playoffs kommen kann, sondern eventuell da auch eine Runde gewinnt. Und das wird dieses Jahr gar nicht mal so leicht mit den anderen Teams, die noch nicht den Schritt nach unten wagen möchten. Wir haben über Dallas gesprochen. Wenn man jetzt Utah-Fan ist oder auf Utah schaut, müsste es eigentlich eine Saison sein, wo man das erste Mal seit dem Abgang von John Stockton. Ja, so schlimm war es nicht. Dem Eisencoach, wie hieß er denn noch, der seit 20 Jahren Coach war? Jerry Sloan, genau. Dass sie das erste Mal eben schaffen, in die Playoffs zu kommen, seit seinem Abgang. Und dafür müssen sie halt eben Teams wie die Dallas Mavericks einfach überholen. Mal sehen, ob das tatsächlich klappt mit so Veteranen, die jenseits der guten Seite von 30 sind. Im letzten Bill Simmons Podcast ist eine ganz interessante Frage aufgekommen. Wer denn die Nummer 1 Option bei den Utah Jazz ist? Also das Team ist ja so, wie es auf dem Papier steht, echt gut. Aber ist das Gordon Hayward? Ist das ein Spieler, der die Nummer 1 Option in dem Team ist, was den Anspruch hat, unter den, sag ich mal, Platz 4 bis 8 oder 5 bis 8 vielleicht in der Western Conference zu landen? Oder ist das eigentlich, wenn du so weit hoch willst, ein Spieler für die zweite oder dritte Option vielleicht sogar? Also wem gibst du in den letzten 3 Minuten den Ball? Denn so ein bisschen wurde da der Vergleich gezogen, ob das so, natürlich anders vom Spielstil, aber sowas wie bei den Atlanta Hawks werden könnte, dass du halt in den Playoffs, dass dir dann tatsächlich jemand fehlt, der das Spiel auch zumachen kann für dich. Der letzte Punkt ist der entscheidende. Ich glaube, da hast du auf jeden Fall recht, ob es in der Playoff-Serie das Richtige ist, wenn er deine erste Option ist und ob man da nicht zu einsilbrig unterwegs ist offensiv. Ich glaube, unter der Saison ist das kein Problem. Wenn Gordon Hayward 20 Punkte macht, das zeigt, wie sehr er gewachsen ist. Das ist gut. Ich glaube, Derek Favors muss ein bisschen mehr zeigen. Letztes Jahr nur 62 Spiele gespielt. Ich glaube, er muss sich so eher an die 18 Punkte ranbewegen, wenn man dann, sage ich mal, 19,5 bekommt von Hayward und 18,5 von Hayward, oder 18 von Favors, dann hat man schon einen ganz guten One-Two-Punch. Okay. Meine Prediction? 45 Siege. 5 mehr. Die Bilanz rückt über 500 und sollte ein sicherer Playoff-Platz, wahrscheinlich Platz 6 werden, glaube ich. Bei mehr traue ich mich ehrlich gesagt nicht. Also ich hatte erst überlegt, 47 oder 48 zu nehmen, aber dann wieder einen Rückzieher gemacht und dachte, naja, mit den ganzen Sachen, die ich mir da so angucke, Exum Fragezeichen, Joe Johnson Fragezeichen, Tiefe auf der 4 und auf der 5, bin ich ein bisschen zurückgerudert auf 45. 43. Oh. 43, 39. Das heißt aber, dass sie sich vor Portland schieben. Ja. Ich müsste mal gucken, was die anderen, was wir bei den anderen gesagt haben, aber zumindest müsste das Playoff-Land sein. Ja, also bei mir sind sie hinter Houston und vor Portland und Dallas. Wette. Interessant ist ja, möchte ich direkt mal fragen, gibt es ein Team, was jetzt noch danach kommt, was bei dir höher angesiedelt ist? Aus dieser Division? Yes. Nein. Okay. meine Wette an dich, Rudy Gobert hat mindestens 2 Spiele in diesem Jahr, wo er ein Triple-Double mit Punkten, Blocks und Rebounds auflegt. Ich kann dir nicht sagen, wie viele Spiele das normalerweise so sind, die einer so erreichen kann von seinem Format. Ich glaube, Whiteside hatte im letzten Jahr 3, wenn ich mich richtig erinnere. Wirklich? Ich meine schon, oder auch 2? 1, glaube ich. Nee, ich meine 2 mindestens. Aber egal, ich sag Rudy Gobert 2. Ja, nehme ich gerne an. Cool. Ich glaube, es wird interessant zu sehen. Okay, dann kommen wir nämlich schon zu den Denver Nuggets. Denver. 33, 49. Ziemlich miefend. Riecht faul. Riecht es denn nach wie vor faul? So ein bisschen der League Pass und Internet Darling über die Offseason, vor allem wegen Nikola Jokic. Wichtigste Frage, vielleicht fast wichtiger als der Saisonausgang. Was ist dessen Ceiling? Also ich habe ihn gerade in Fantasy an 3 gedraftet. Ich muss ja sagen, das ist extrem hoch. Aber ich glaube nicht schon, an Nummer 3, Leute. Nein, in der dritten Runde, genau. Also an Pick, weiß ich nicht, 50, 60, irgendwie sowas. Ja, ich weiß nicht genau, wo sein Ceiling ist. Also ich tue mich jetzt gerade schwer, ihn mit jemandem zu vergleichen. Wen könnte ich denn da? Vielleicht Pau Gasol? Wenn wir mal bei der... Okay. Europe-Schiene bleiben. Auf jeden Fall hat er absolut für mich das Potenzial, in einem der nächsten Jahre All-Star zu werden und ist ganz klar der Cornerstone für die Denver Nuggets. Ich glaube halt nur, dass das in diesem Jahr noch nicht reichen wird, um da wirklich einen riesigen Schritt nach vorne zu machen, denn in dem Kader spielt noch ein anderer Typ, den sie hoch, ich glaube an 7 im letzten Draft genommen haben, das ist Emmanuel Mudiay. Dann habe ich mir mal seine Statistiken angeguckt, hatte ihn damals auch schon so ein bisschen begleitet, weil eventuell es hätte sein können, dass die Knicks ihn nehmen. Minus 2,1 Win-Shares ist das schlechteste auf seiner Position von allen Startern, die in der NBA so rumrennen. Seine Field Goal Percentage von 3 bis 9 Feet vom Korb weg, also da, wo du als Point Guard auch finishen kannst, theoretisch, liegt bei 27%. Und 3,8 Turnover pro 36 Minuten, das sind alles absolute Katastrophen-Stats. Dreier schießen kann er übrigens auch nicht. Jetzt frage ich mich, weil, damit sich Jokic als Center auch verbessert, brauchst du ja eigentlich jemanden auf der 1 oder auf der 2, der auch ab und zu mal den Ball zustecken kann. Kann das Mudiay sein? Oder wird man sich da relativ schnell drüber einig werden, dass man da eine Veränderung braucht? Ja, du musst ihm auf jeden Fall nochmal ein Jahr geben. Ich glaube, das ist durchaus okay, nachvollziehbar, dass Rookie Point Guards, die viel den Ball haben, strugglen. Wenn es aber dann in die Richtung geht, dass er zu einem Elfrid Payton wird, der nach wie vor ineffizient ist und sonst nicht mehr so viel an den Tisch bringt, dann sollte man sich da wohl mal Gedanken machen, ob das die richtige Richtung ist. Aber ich glaube, dieses Jahr und auch mit Abstrichen nächstes wird auf jeden Fall noch ein Zeichen des Aufbaus sein. Da ist es auch verständlich, dass man vielleicht versuchen wird, ein bisschen mehr Klarheit zu verschaffen im Frontcourt, da Kenneth Reed vielleicht abzugeben oder vielleicht sogar ein großes Talent zurückzubekommen für Jusuf Nurkic, der in der Preseason gezeigt hat, dass er ja doch ein bisschen mehr machen kann, als nur irgendwie Trash-Talken und andere Spieler mit Popcorn zu bewerfen. Insofern, ja, bildet sich da schon so ein bisschen ein Team, was aber auch häufig nicht Fisch, nicht Fleisch ist. Wir hatten das eben erwähnt, während des Drafts auch. Wie wird Wilson Chandler reintegriert? Man hat eigentlich recht viele Leute auf dem Flügel, Will Barton, Danilo Gallinari, die ähnliche Spielanlage haben oder zumindest den Ball brauchen. Ich bin ja der Meinung, dass das ein optimales Smallball-Team ist, dass man dann Gallinari, Chandler eben auf der 4 spielen lässt, wenn Jokic auf die 5 rücken könnte, man noch einen Center hat und sonst gibt man die großen Jungs ab und guckt, dass man eben ein bisschen Spacing bekommt. Mal sehen, ob das wirklich dieses Jahr klappt. Da ist der Kader eigentlich noch nicht ganz abgerundet. Ich glaube, Denver tankt ab Februar. Und glaube ich, dass das ist auch gleichzeitig meine Wette, aber das hast du gerade schon gesagt, dass du es wahrscheinlich ähnlich sehen wirst. Ich glaube, dass sowohl Nurkic als auch Farid die Saison nicht bei Denver beenden werden. Eventuell sogar auch Gallinari. Da bin ich mir noch ein bisschen unschlüssig, ob man vielleicht direkt super reinen Tisch macht. Aber meine Win-Prediction daher, weil ich glaube, ab Februar ist es der Franchise egal, da möchte man dann einen Pick haben, weil man sieht, mit was anderem kann man sowieso nichts anstellen oder Playoffs sind außer Reichweite, sind 27 Siege und ich nehme fast eher schon das Under. 27 Siege, das ist echt mau. Lass mich mal eben... Ja, ich sag tatsächlich, es geht auf 34 hoch, ein Sieg. Ich sehe sie nicht so viel schlechter, ehrlich gesagt. Ja, ich weiß auch gar nicht, ob sie viel schlechter sind als im letzten Jahr, aber ich kann mir gut vorstellen, dass die Franchise sagt, wir kommen nicht weiter. Also mit noch 2 Jahren Farid auf der Uhr, mit Nurkic, ja, da hast du wahrscheinlich recht. Mit Nurkic, mit Moutier oder Will Barton oder Wilson Chandler, was machen wir eigentlich mit diesem Kader? Und dann wird vielleicht die Reißleine gezogen. Also deswegen gehe ich mit den Siegen runter. Gucken wir mal. Ich hätte noch eine Wette, dir anzubieten. Ganz interessant. Du hast, ich muss jetzt Adam Riese zitieren, du hast 410 Spiele insgesamt, die von der Starting Five bestritten werden. Ja, 5 mal 82, ergo 410. Interessanterweise hast du jetzt dieses Jahr bei den Denver Nuggets einige Internationals, die vermeintlich recht viel spielen werden und anfangen werden. Stimmt. Italien, Danilo Gallinari, dann natürlich Jokic aus Serbien. Moutier, ich weiß gar nicht, ist auch international, müsste ich nochmal nachgucken. Und Jusuf Nurkic aus Montenegro, glaube ich. Kann ich dir jetzt müsste ich auch nochmal schauen. Jedenfalls alle Internationals. Und ich sage, dass einige davon recht viel in Spielzeit sehen werden und demnach 330 Spiele von denen als Starter bestritten werden. Jetzt hab ich dich Boah, gehört. Was für ein Brainfuck. Also, wenn du das mal rechnest, 410 minus 330, also 80 Spiele werden von Amerikanern ja. gemacht. Ja, also wenn ich sage, es liegt drunter, dann müsste ich ja sagen, dass Farid recht viel spielen wird. Ja, ich sage, es liegt drunter. Das bescheuerte Bett. Ich habe gerade Bier verschenkt. Ich habe keine Ahnung. Ich sag einfach mal, liegt drunter, damit wir eine Wette mehr haben. Aber okay, wenn ich das versuchen würde zu argumentieren, würde ich sagen, Farid spielt mehr, Jokic und Nurkic, Itch nehmen sich gegenseitig die Minuten weg und Moutier kannst du nicht so lange spielen lassen, wenn du nicht ständig den Gegner den Ball geben willst. Ja, keine Ahnung. Okay. Ja, ich nehm's an. So, dann bleibt noch ein Team, die Minnesota Timberwolves. League Pass, Team, sexy Team, junge Spieler. Ja, ja. Wie sieht's aus? Ja, ich würde jetzt sagen, sie traden für Jermichael Green und dann ist alles gut. Dann ist durch, ne? Ja, sie haben ja alles. Sie haben natürlich den Rising Star oder Superstar, wenn man so will, in Carl Anthony Towns. Sie haben junges Talent, sie haben High Flyer, sie haben Leaper ohne Ende. Du hast was fürs Auge, was so die weiß ich nicht, Aficionados, Pass-Aficionados betrifft mit Ricky Rubio. Du hast Rookies, die einiges machen können. Du hast Internationals, die Dreier ballern. Nemanja Bjelica, alles dabei. Ja. Trotzdem ja. Wieder kein Erfolg. Ja, ich bin mir da auch noch unsicher. Also ich habe ja gerade schon gesagt, dass ich sie nicht höher zum Beispiel als die Trailblazers oder die Jazz sehe. Dafür sind sie mir einfach noch viel zu grün hinter den Ohren. Und Coaching Change ist cool. Thibodeau wird aus Carl Anthony Towns perspektivisch ein Defense-Monster machen. Der jede Position switchen kann, da freue ich mich jetzt schon drauf, aber ich glaube auch, dass zwei Storylines, die eine gab es jetzt schon, die andere, glaube ich, kommt noch. Erste Storyline, Ricky Rubio, gerade von dir angesprochen, wird irgendwann durch Chris Dunn ersetzt werden und ich glaube, das wird auch gar nicht so lange dauern, weil du draftest nicht so hoch noch einen Point Guard, wenn du mit deinem aktuellen zufrieden bist. Und die zweite Storyline ist, ich glaube, Wiggins wird Jimmy Butler 2.0 oder Luol Deng 4.0, denn das ist genau der Spielertyp, den Tom Thibodeau zu Tode rennen wird in Zukunft. Ich glaube, da ist direkt meine Wette sofort an dich. Wiggins spielt mehr als 38,5 Minuten. Zum Vergleich. Ja, nimmst du nicht an. Weil zum Vergleich, das wären ungefähr 300 Minuten mehr. Zum Vergleich, Jimmy Butler, habe ich mal nachgeguckt, in seinem dritten Jahr, 38,7 Minuten. Luol Deng, 300 Minuten. Luol Deng in seiner dritten Saison, in seiner ersten Saison unter Thibodeau im Durchschnitt 46,2. Wurde in der Offseason nach Äthiopien zum Marathontraining auch geschickt. Na, ich glaube, das ist wirklich der klassische Spieler, den Thibodeau geil findet. Defense first, lange Arme, super beweglich, kann mehr als zwei Positionen verteidigen, kann rennen wie ein Pferd, hoffentlich nicht verletzungsanfällig, so wie Jimmy Butler das auch lange Zeit war. Auf jeden Fall ultra viel Spielzeit. Ob das ihm gut tun wird, denn wir dürfen nicht vergessen, nicht nur Carl Anthony Towns war Number One Pick, sondern Wiggins damals im Kevin Love Trade genauso. Weiß ich noch nicht, aber ja, also die erste Rotationsänderung wird, glaube ich, sein, dass Ricky Rubio sich einen neuen Verein suchen muss, beziehungsweise kann, denn er wird getradet. Das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Also du bist höher, was Chris Dunn betrifft. Ich glaube, dass es jetzt nicht unbedingt so super clever wäre, jetzt Rubio schon abzugeben. Du hast in Rubio jemand, der sehr gut und sehr solide Pick-and-Rolls laufen kann und auf jeden Fall einer der wahrscheinlich Top 5 Defensiv-Point-Guards der Liga ist. Recht underrated. Insofern glaube ich schon, dass man weiter auf ihn bauen wird, ob das nun als Starter ist oder als Ersatzspieler, das wird sich zeigen. Ich würde mich sehr interessieren, was mit Zach LaVine passiert, inwieweit ihn weiter ausbauen kannst und er nicht nur eben dieser Leaper ist. Ich glaube, das Point-Card-Experiment ist dann so gesehen beendet, was ja auch ganz gut ist. Ich glaube, man sollte eher schauen, okay, kann er vielleicht Richtung Sixth Man werden. Ich glaube, das würde eine Rolle sein, die ihm besser passt als Volume-Shooter. So ein bisschen wie JR mit einer Wahnsinnsathletik und einem weichen Jumpshot, aber nicht so super Vision für seine Mitspieler. Das würde ihm, glaube ich, sehr gut passen und dann würde man eben auch Andrew Wiggins ein bisschen mehr Platz geben, dann eben wirklich zu einem Top-Scorer auf seiner Position zu werden. Über 20 Punkte gab es ja, glaube ich, letztes Jahr schon. Insofern, ja, sieht das für mich ganz rund aus. Ich glaube nicht, dass es einen Riesensprung nach vorne gibt, aber ich glaube schon, dass es merklich wird. Also Riesensprung nicht in dem Sinne als, es wird jetzt kein Top-5-Team. Wo geht's denn hin von den Siegen? 40. Hallo? 40? Hallo? Plus 11? Oh, ich glaube, ich habe zu viele 40 Win-Teams in der Division. Plus 11? Wow. Ja, ich würde wahrscheinlich eher 38 sagen, aber ich glaube, es wird schon wesentlich. Ich finde, ein großer Sprung wäre schon aus der Lottery raus, mal an den Playoffs zu kratzen, bis so 3 Wochen vor Ende der Saison oder so. Also die Playoffs kommen noch ein Jahr, ein Jahr zu früh. Karl Anthony Towns wird sich weiter verbessern, Wiggins auch, aber da ist noch so viel Grün hinter den Ohren. Nächstes Jahr Lock Playoffs auf jeden Fall, vielleicht sogar schon der 6. oder 5. Platz oder wie auch immer. Aber da muss noch ein bisschen was passieren. Ich sag 37 Siege. Was immer schon hin noch mal ein Sprung wäre vom letzten Jahr. Also ich muss noch mal gucken, was ich den anderen Teams zugesagt habe, weil ich glaube, ich bei Dallas wesentlich drüber war. Ich glaube, ich habe Memphis noch ganz gut gesehen. Bei Houston war es tief. Houston habe ich rausgesehen, Pelicans ebenso, Sacktown, Phoenix und Lakers ebenfalls natürlich, aber ich sag mal, es werden noch keine 40. Okay. 38 sage ich, 44. Okay. Wenn du gerade gesagt hast, du würdest Rubio nicht traden, würdest du dich auf eine Wette einlassen, wenn ich sage, der spielt auf keinen Fall die Saison bei Minnesota zu Ende? Ja, machen wir, Papa. Okay. Gern. Sehr schön. Wir sind durch, ging fix heute. Ja, ein bisschen flotter. Ich hoffe, ihr habt euch jetzt nicht super gefreut auf eine 40-minütige Karl Anthony Towns Poem. Während der Saison. Aber das werden wir sicherlich machen, zumal er bei mir im Fantasy-Team gesetzt ist. Ich habe ihn over Kevin Durant gesetzt. Wenn sich das mal nicht rächt. Ja, dann am Dienstag geht es endlich los. Wer spielt denn überhaupt am Dienstag? Ich weiß nur, dass Cleveland und die Knicks spielen. Danke nochmal, das Spiel wurde nochmal eine halbe Stunde nach hinten verschoben jetzt. Ja, übrigens, du darfst ja wenigstens nach hin. Für mich ist es immer während der Arbeit. Stimmt. Also für mich ist League Pass sowieso Pflicht. Kleiner Hinweis noch, falls ihr euch überlegt, einen League Pass anzuschaffen, wir haben unsere jetzt extra abbestellt vor der Saison und werden sie mit einem kleinen Trick über ein Drittland sozusagen uns holen. Das vielleicht nur mal dazu, wenn ihr Lust habt, ein bisschen Geld zu sparen, guckt mal, inwieweit man online vielleicht eine andere IP-Adresse sich holen könnte. Vielleicht war das aber auch nur ein Scherz und wir kaufen total legal hier in Deutschland. Es gibt die Möglichkeit. Mehr sagen wir das. Es spielen am Dienstag übrigens noch in der Eröffnungsnacht von Dienstag auf Mittwoch direkt mal San Antonio gegen Golden State. Kann man auch machen, wenn ihr am nächsten Tag frei habt. Ja, dann wünschen wir euch einen schönen Sonntag, Nachmittag oder wann immer ihr das hier auch hört und einen schönen Saisonstart und wir hören uns ganz bald wieder. Vergesst schon mal nicht, könnt ihr schon mal im Hinterkopf haben, auch in dieser Saison würden wir uns freuen, weil uns das immer mega Spaß macht, Teams wieder zu adoptieren, uns pro Woche immer ein Team rauszusuchen, was wir uns genauer angucken. Vielleicht habt ihr da schon eins, wo ihr sagt, hey, das möchte ich direkt bei Saisonstart mal komplett auseinandergenommen haben. Letzte Bitte. Ich würde es aber vorschlagen, in der ersten Woche noch nicht. Sorry, dass ich unterbreche. Ja. Nee, also ich möchte in der ersten Woche nur Basketball gucken. Es tut mir auch leid, diese ganze Vorbereitungsgeschichte ist jetzt vorbei und ich freue mich einfach ein bisschen, den Ball in den Hoop werfen zu sehen. Okay, letzte Bitte von mir noch. Wir freuen uns immer sehr über iTunes-Rezensionen. 5 Sterne geben, 4 Sterne geben, wie ihr meint, was cool wäre. Wir freuen uns auf jeden Fall. Oder einen Kommentar da lassen auf den Social-Media-Kanälen genauso. Das war's. Wir hören uns in ein paar Tagen wieder. Hab viel Spaß. Mit mehr Feuer. Ich habe alles beim Draft gegeben. Ich kann wirklich nicht mehr. Alles klar. Recht zusammen. Ich habe 4 Leute vor die Metro geschubst hier und habe mit Schaum vorm Mund bin ich zurückgerannt. Mir schnell noch eine Tüte Chips geholt und 2 Bier und das war jetzt quasi mein Sonntagabend. Sehr schön. Kann schlechter sein. Kann schlechter laufen, finde ich auch. So, tschüss from downtown. Reingehauen.